Stunde 4, Ulrich Heiden. Es gibt noch zwei Beiträge, aktuelle aus diesem Jahr. In dieser Stunde gute Unterhaltung. Jetzt geht's weiter mit der Achterbahn, Tom Hauser. Radio macht Bravo. 30 Minuten Marathon. Alternative Music. Radio Max Bravo. This that pretty girl munch at this that flaunt. She just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna. It'll be depending on the day. Pretty girls picking a defender. No, I'm a defender. Never let it catch no strain. This that pretty girl munch. She's that stun. I make you wanna swing both ways. Mix me with the drama. Check you like hummus. My clothes are pajamas. True from the cold plunge. Daytime ready, using my yarn. Quick switch at a fit for the night. Driving through the lane, we'll be 20 minutes late. Cause we have to do one in our drive-by. It's not that deep, I'm not that drunk. Sometimes girls just gotta have fun. Throw it back, all that ass. Me and my sis, we're too attached. It's not that deep, but not that dumb. Look at them bodies on the run. Inside glow, we like the sun. You're gonna feel us every day. This that pretty girl mantra, this that flaunt. She just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna. It'll be depending on the day. Pretty girls picking a defender. No, I'm a defender. Never let it catch no strain. This that pretty girl mantra. She's that stun. I'll make you wanna swing both ways. Just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna. John's here, step aside. John John's here, and he temper you all should know, step aside. John John's here, John with pride. John John's here, learn to ride. John John's here, you're on your feet, yet off the beat, step aside. Jam jam see, then the next year the jam band's playing. They be jam jam jumping instead. Jitterbugs are saying, jam with the twos and then you're not with your head. Step aside, jam jam see, step aside. Jam jam see, the G today jump on its way. Step aside, jam jam see. Radio Max Rabo. You sit inside an empty train, waiting for the day to come. Tough, but why on earth so rough? But we talk. hide the thunder in your eyes grows to a disproportionate size. You can't be wrong. Und Frau von Balthasar aus Belgien, Jay Bernhardt, Sie danken davor, Topper Hayden, André Hermelin, demnächst im Interview auf Radio Barabu, Annabelle Englund, wir hatten Jenny, wir hatten Rebecca Rain und Mick Evans und Tom Hauser und jetzt zwei Beiträge mit Ulrich Hayden. Marabu. Marabu. Das unheilvolle Thema Ukraine im heutigen Dossier. Zu hören wird sein Ulrich Hayden, der seit über 30 Jahren in Russland lebende deutsche Journalist. In diesem Jahr war er zu Gast bei mir auf Radio Marabu. Ein entsprechendes Video haben wir bereits veröffentlicht. Auch liefen die Beiträge hier in der kleinen Audiodatei. Eine Radiosendung wird zum Ende des Jahres nachgereicht. Hier ist Ulrich Hayden. Ich begrüße die Hörer von Radio Marabu. Und nun das Dossier. Zum Ausklingen des Oktober 2024 häufen sich Meldungen. Zunächst wurde die Stadt Selidowo in der Donetsker Volksrepublik von Russland besetzt oder eben befreit, wie man es sieht. Auch räumt ein Offizier der ukrainischen Streitkräfte ein, dass die Front im Donbass zusammengebrochen ist. Man bezieht sich auf Meldungen des russischen Verteidigungsministeriums, die sich mit der Einnahme von Dutzenden Siedlungen, aber auch den Städten Avdijewka und Ugledar befassen. Der Name des Generalmajors der ukrainischen Streitkräfte wird genannt, Dmitri Marchenko. Ich zitiere wörtlich, wir alle wissen, ich verrate kein militärisches Geheimnis, wenn ich sage, dass unsere Front zusammengebrochen ist. Die Vorgänge in Selidowo werden von ihm wie folgt gesehen, Zitat, das wird ihnen einen taktischen Zugang zu Pokrovsk verschaffen, das ist sehr schlecht für uns. Er nennt drei Faktoren, Zitat, es gibt keine Leute, keinen Nachschub, die Leute sind sehr erschöpft, sie können die Fronten einfach nicht halten. Auch betont Marchenko, dass er noch immer nicht verstehe, welches Ziel die ukrainischen Streitkräfte mit ihrem Einmarsch in das russische Gebiet Kursk verfolgten und warum der Nachschub von Reserven dort schneller erfolge als im Gebiet Charkow. Über Pokrovsk berichtete auch die New York Times und die lässt sich nun auch zitieren. Am Montag erschien ein Artikel, die Ukraine überfiel Russland. So war es für Zivilisten. Russen im Einmarschgebiet der Ukraine berichten von Anzeichen gewaltsamer Auseinandersetzung. Reporter der New York Times fragten vor Ort freiwillige Helfer und Zivilisten. Ein Drohnenvideo mit auf der Flucht erschossenen Zivilisten sorgte in Russland für Aufsehen. Anhand von Satellitenbildern wurde es als echt verifiziert. 5 Journalisten waren vor Ort. Der New York Times-Bericht sorgt für Aufsehen. Normalerweise sind ukrainische Kriegsverbrechen kein Thema für westliche Medien. Mit direkten Schuldzuweisungen gegen das ukrainische Militär hielt sich die US-Zeitung zurück. Dennoch kamen Zivilisten, die flohen, zu Wort. Berichtet wird von der 28-jährigen Schwangeren Nina Kuznetschowa. Ihr Auto wurde aus nächster Nähe mit einem Maschinengewehr beschossen. Eine andere Zeugin behauptete, ukrainische Soldaten hätten in Koronjewo auf fliehende Zivilisten geschossen. Gleiches behaupteten Bewohner des nahegelegenen Dorfes Kurilovka. Aus der New York Times, die Ukraine hat die Vorwürfe zurückgewiesen und keine der Behauptungen konnte von unabhängiger Seite überprüft werden. Am Sonntag gab es Feuergefechte im Bezirk Klimowski im Gebiet Bryansk. Diese führten zu 4 Leichen. Diese, so nun Ulrich Hayden im Gespräch mit Vadim Ivanov auf Russia Today, seien eindeutig ausländischer Herkunft. Nicht das erste Mal, dass man Beweise für die Beteiligung westlicher Kräfte in der Ukraine sehe, aber Beteiligung am versuchten Vordringen auf international anerkanntes russisches Territorium wäre eine neue Qualität. Offiziell werden diese sicher nicht für ihre Herkunftsländer im Einsatz sein, sondern eher auf eigene Initiative, aber eine Koordinierung durch westliche Geheimdienste und Militärstrukturen könne man nicht ausschließen. Wir werden das Interview gleich komplett hören. Zuvor meine Kommentierung zur New York Times. Ich kann mich an einige Gespräche erinnern mit Leuten, die sagten, ich würde niemals russische Medien hören. Ich kann da nur gegenfragen, warum, weil die Russen Untermenschen sind. Im Ernstfall machen Propaganda beide Seiten. Neben der Darbietung der eigenen Dummheit sind solche Aussagen für mich auch rassistisch. Und immer erwidere ich, für alles, was man hierzu sagen und wissen kann, kann man auch die New York Times bemühen oder die Washington Post. Es gab genug Berichte zu jedem Thema, nur natürlich nicht massiert. Schalten wir jetzt aber direkt zu Russia Today. Guten Morgen und herzlich willkommen bei Today. Mein Name ist Vadim Ivanov und es geht wieder los. Und da ist sie wieder, die Lieblingssprecherstimme bei meiner Freundin. Ja, bei Vadim Ivanov komme ich ganz schlecht weg. Bevor gesprochen wird, lassen wir singen. Ulrich Heiden. Aufschwung, Hunger, Sternenkrieg. Ich sehe vor lauter Zukunft nichts. Wir kommen direkt aus USA, denn dort ist wirklich alles klar. Jeder kämpft für sich allein. Kollektivismus, bitte nein. Vom Tellerwäscher rauf zum Millionär. Mr. President, übernehme ich dir Gewehr. Rambo, Zambo, Videoclip, vom Feinsten bringen wir euch was mit. Doppel-Whopper aus der Tüte, rote Soße, erste Güte. Power Flower ist vorbei, wir stehen jetzt ganz auf Polizei. Doppelstreifen an der Hose, weißes Pulver aus der Dose. Ein Text von Ulrich Heiden aus dem Jahr 1985. Sich befassend mit den Begebenheiten unseres US-amerikanischen Hegemons. Der liebe Gott wohnt in USA und nicht in Nicaragua. Dort stinkt's nach Gräbern und verfaultem Fleisch. Wer weiß, wenn wieder mal kein Haar mehr strahlt, wird wieder mal ein Land von uns befreit. Den Indianern bauen wir eine Stadt auf USTV, kriegen sie Rabatt. Hey Jugend Deutschlands, hör mir zu, der Russe, der gibt niemals Ruhe. Halb Europa hält er schon in seinen Klauen, drum lasst uns gemeinsam eine heile Welt aufbauen. In Breslau gibt's dann Doppelwupper, in Danzig Video und Autoscooter, in Kiew gibt's ein neues Disneyland und in Kasachstan gibt es Sex vom Band. Und das hier in der kleinen Audiodatei, Ulrich Heiden im Gespräch mit Vadim Ivanov. Hier ist Ulrich Heiden, ich begrüße die Hörer von Radio Macher. Über die Rolle des westlichen Militärs bei dem jüngsten Angriff auf russisches Territorium sprechen wir jetzt live mit dem unabhängigen Journalisten Ulrich Heiden. Herr Heiden, guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Herr Heiden, was halten Sie von den Beweisen, die belegen, dass westliche Kämpfer direkt an Angriffen auf Russland vom ukrainischen Gebiet aus beteiligt sind? Ja, diese Beweise, da braucht man, glaube ich, nicht dran zweifeln. Also es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ausländische Söldner in der Ukraine, also gegen russische Truppen kämpfen. Und dass sie nun also sozusagen auch auf russisches, also sag ich mal, altes russisches Gebiet vorstoßen, 300 Kilometer von Moskau entfernt, das ist natürlich eine neue Qualität. Also die Beweise, die vorgelegt wurden, dieses Video vom russischen Geheimdienst, halte ich für aussagekräftig. Man sieht also da drei Leichen, Kämpfe mit Armeestiefeln. Man sieht also eine Tätowierung auf dem Arm eines US-Amerikaners, Tätowierung einer Eliteeinheit. Man sieht ein polnisches Gebetsbuch und eine kanadische Flagge. Also und die Ausrüstung sieht auch westlich aus, also da gibt es, glaube ich, keine Zweifel. Ja, einer der getöteten Söldner trug offenbar eine Tätowierung einer Elite-Aufklärungseinheit der US-Spezialkräfte. Glauben Sie, dass es sich einfach um Freiwillige handelte oder könnte das ein Hinweis auf eine zumindest begrenzte Beteiligung westlicher Truppen auf dem Schlachtfeld sein? Naja, es sind eben keine offiziellen Söldner, es sind keine offiziellen Truppen, sondern es sind Leute, die auf eigenes Risiko, aber möglicherweise auch koordiniert durch westliche Geheimdienste und westliche Militärstrukturen in die Ukraine geschleust werden, gelockt werden, weil sie wohl nicht wissen, auch was sie da erwartet. Viele sind ja auch schon umgekehrt, weil es so schrecklich ist. Und die Beteiligung der NATO-Staaten an dem Krieg in der Ukraine, die direkte Unterstützung von Angriffen über Satellitenaufklärung, die Ukraine ja nicht hat, und über Beratung und über Ausbildung und so weiter, die liegt ja auf der Hand. Bloß ist es eben das Einzige, was noch nicht da ist, ist eben wirklich ein Bodentruppen sozusagen, aber auf die kann man ja lange warten. Ich meine, man kann ja auch viel erreichen, für Russlands Grenze Störungen durchführen, einfach mit Leuten, die gut ausgebildet sind, die kämpfen können und die wagemutig sind und sich als Träger der Freiheit fühlen, und aber trotzdem diese Störung und diese Angriffe auf Russland selbst ausführen. Herr Eiden, welche Art von Reaktionen kann man denn nun von Russland erwarten, Ihrer Meinung nach? Naja, ich meine, Russland musste sich schon sehr viel gefallen lassen von den NATO-Staaten in der Ukraine. Also angefangen von den Waffenlieferungen bis in eben zur Bombardierung der Krimbrücke und zu, was weiß ich, was seit, es ist ja auch nicht seit 2022, sondern seit 2014 ist ja schon sehr viel gelaufen an von medialer politischer Unterstützung für ukrainische Terroraktionen gegen die Zivilbevölkerung im Donbass. Und jetzt, wo es das russische Territorium direkt also betroffen ist, also nicht die neuen Gebiete von Russland, also Bryansk und Kursk, ist natürlich die russische Geduld irgendwann dann auch am Ende. Und es mehren sich die Stimmen, die eben fordern, jetzt Atomwaffen einzusetzen. Das kommt noch nicht von Putin und von Lavrov, aber von politischen Beratern. Und die offizielle Militärdoktrin wurde ja auch angepasst, also die Nukleardoktrin, an die erhöhte gefährdete Lage. Das heißt also, man muss leider davon ausgehen, dass Russland irgendwann sich nicht anders zu helfen weiß und einen noch massiveren militärischen Schlag durchführt. Das ukrainische Militär zieht sich ja zurück, während es im Donbass immer größere Verluste hinnehmen muss. Zugleich haben einige westliche Länder ihre Haltung zu den Aussichten auf Friedensgespräche geändert. Der deutsche Bundeskanzler sagt jetzt, dass es irgendwann zu Gesprächen kommen muss. Es wird also immer weniger davon gesprochen, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Was halten Sie von dieser Entwicklung? Ja, ich meine, das ist erstmal natürlich, hört sich das sehr gut an. Also, und Millionen Menschen in Europa und in anderen westlichen Ländern warten auf solche Äußerungen. Aber da drin liegt eben gerade auch die Crow. Also wir haben Wahlen bald in Deutschland im nächsten Jahr. Wir haben Wahlen jetzt in den USA. Und in den Wahlen macht es sich einfach nicht gut, wenn man also sehr stark, also kriegerisch auftritt. Und dann schraubt man eben vor den Wahlen ein Stück zurück und bleibt aber im Prinzip an der Linie. Ich meine, die militärische Unterstützung wird ja nicht gestoppt. Die Rheinmetall bauten eine Waffenfabrik in der Ukraine oder ist sogar schon fertig, die Fabrik. Und die ganze militaristische Propaganda in Deutschland nimmt ja von Tag zu Tag zu. Also die Rolle der Bundeswehr wird ja immer größer. Der Oppositionsführer Friedrich Merz stellt Putin ein Ultimatum. Also wenn er seine Angriffe nicht auf die Zivilbevölkerung angeblich die er angeblich ausführt, also nicht einstellt, dann wird Deutschland Taurus-Raketen schicken. Also ich meine, dass diese Rhetorik, diese Propaganda nimmt ja auch zu. Und ich meine, ich sehe leider, solange nicht Waffenlieferungen gestoppt werden, sehe ich also keine Entwicklung zum Positiven. Das sind einfach schöne Worte, aber kein realer Schritt zum Frieden. Russland hat ja kürzlich einen kollektiven Verteidigungsvertrag mit Nordkorea ratifiziert. Einige westliche Medien behaupten, dass sich nordkoreanische Truppen bereits in der Nähe der Grenze zur Ukraine befinden. Der Kreml hat das nicht bestätigt, sagt jedoch, es gehe den Westen nichts an. Wie schätzen Sie diese Situation ein? Naja, also es gibt, wie gesagt, keine Bilder bisher von nordkoreanischen Soldaten auf ukrainischem Territorium. Und für Russland ist das natürlich gar nicht so schlecht, also diese Unsicherheit des Westens auch jetzt, weil natürlich Russland braucht Unterstützung, das ist ganz klar. Und es gab ja russische Politologen, die auch schon angedeutet haben, also Russland könnte ja auch, um den Druck auf den Westen zu erhöhen, stärker militärisch mit anderen auch Staaten des globalen Südens militärisch zusammenarbeiten, um die USA mehr und die NATO mehr unter Druck zu setzen, also um ein Gegengewicht zu schaffen. Und von daher halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass diese nordkoreanischen Soldaten Richtung Ukraine unterwegs sind, aber es ist auch nichts bewiesen. Von daher ist es erstmal alles nur Spekulation. Im letzten Monat kündigte Wladimir Putin als Reaktion auf den Einsatz vom Westen gelieferter Waffen zum Angriff auf russisches Territorium Änderungen an der russischen Nukleardoktrin an. Sie haben es ja schon angesprochen. Glauben Sie, die USA und ihre Verbündeten haben die Botschaft verstanden? Nein, leider haben sie es nicht verstanden. Sie sind der Meinung offenbar, dass Russland nicht den Mut hat, sich wirklich zu wehren. Also auch die entsprechend zu wehren, weil ich meine, wenn vor der Grenze eines Landes ein Krieg stattfindet und dieser Krieg immer weiter eskaliert oder auf russisches Territorium sogar übergreift, dann ist es völlig klar für jeden, sogar westliche Generäle in Ruhestand, geben das ja zu, dann muss man auch mit harten Gegenschlägen rechnen. Aber dass der Westen sagt, Russland wird das schon nicht machen, das dient eigentlich nur der Beruhigung der Bevölkerung im Westen, dass man sagt, wir spielen nicht mit dem Atomkrieg, Russland wird es ja sowieso nicht machen. Das ist also eine reine, wirklich ausgefeilte Beruhigungsstrategie, mit der man die Gefahr eines Dritten Weltkrieges herunterspielt. Russland hat wiederholt davor gewarnt, dass die westliche Militärhilfe für die Ukraine den Konflikt nur verlängern würde. Doch nun warnen sogar einige Verbündete Kiews, dass die Ukraine im Gegenzug für den Frieden möglicherweise einige Gebiete abtreten müsse. Es ist nicht mehr davon die Rede, zu den Grenzen von 1991 oder gar von vor 2022 zurückzukehren. Aber glauben Sie, dass eine Einigung tatsächlich in Sicht ist oder könnte das noch viel länger so weitergehen? Ich glaube, es kann noch viel länger so weitergehen, weil, wie ich schon gesagt habe, es gibt keine wirklich grundlegende, Reflexion. Was hat der Westen eigentlich in der Ukraine gemacht in den letzten 9 Jahren? Was ist dabei rausgekommen? Hat das zum Frieden geführt, zur Demokratisierung der Ukraine? Da hätte man bei dieser Analyse würde man zum Schluss kommen. Es hat nur zu Spannung, zu Toten und über 1 Million Toten in der Ukraine ja schon mindestens geführt. Und das ist praktisch keine. Es ist einfach eine tragische Sache, dass also der Westen nicht, er versteckt sich, also er spielt mal so, aber im Grunde geht diese Kriegsmaschine geht immer weiter. Und solange die Friedensbewegung im Westen nicht stärker wird, wird das auch nicht sich ändern. Da muss man sich gar nichts vormachen. Die Bundeswehr wird aufgerüstet, die Waffenfabriken werden hochgefahren, es werden riesige Gelder dafür bereitgestellt, die Jugendlichen werden militaristisch indoktriniert in Deutschland und das ist eine Schande für ein Land, was schon 2 Kriege gegen Russland geführt hat. Ich schrieb daraufhin Ulrich Heiden: Lieber Ulrich, ich teile deine leider recht negativen Einschätzungen. Nach dem Kotau des BSW dürfte ja bald die letzte Hoffnung auf Vernunft verwehen. Was das eigentlich heißt, hast du bereits angedeutet. Ja, da können wir nahtlos übergehen. Noch sind ja die letzten Würfe nicht gefallen und ich möchte bis zum letzten Moment mit meinem abschließenden Verdikt abwarten. Viele Akteure sind im Spiel. Springers Welt zitiert nun Michael Roth, sozusagen die SPD-Ausgabe von Roderich Kiesewetter oder Friedrich Merz. Und mein Blick richtet sich nach vorn. Der Rest ist eine Frage, die Historiker beantworten müssen. Das fürchte ich auch. Sarah Wagenknecht kritisierte hier recht scharf die Äußerungen von Friedrich Merz. Wir stellen dem Putin ein Ultimatum. Immerhin, Ulrich Heiden deutete es an, ein Politiker des Landes, welches 27 Millionen Sowjetmenschen mit rassistischer Konnotierung abgeschlachtet hat. Auch wenn wir so tun, als haben wir das vergessen, in Russland ist das nicht vergessen. Es ist sozusagen in der russischen DNA und beeinflusst eben dort jedes politische Urteil. Ich kann nur für einen Perspektivwechsel werben. Dieser ist Grundvoraussetzung, um sich danach eine wirkliche Meinung bilden zu können. Wie auch immer diese ausfällt, niemand würde dafür von mir einen Vorwurf bekommen. Aber ich werfe vor, wenn Medien verkürzt und einseitig berichten und dadurch eine wirkliche Meinungsbildung erschweren. Und als Sarah Wagenknecht gegen Friedrich Merz polterte, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, er ist gar nicht klar, was der sonst so schon von sich gegeben hat. Oder eben sein Roderich Kiesewetter. Ich möchte das Zitat jetzt heute nicht wiederholen in diesem Dossier. Ich habe ja Michael Roth von der SPD. Der meint zum Brandenburger Sondierungspapier, das stellt in mehrfacher Hinsicht einen Bruch mit der Politik des Bundeskanzlers und der SPD dar. Das ist richtig. Roth kritisiert, das Brandenburg-Papier greift die Wagenknecht-Lüge auf, wonach unsere Ukraine-Politik ausschließlich aus Waffenlieferungen bestehe. Für welche diplomatischen Bemühungen er sich eingesetzt hat oder die Bundesregierung Regierung lässt er hier in diesem Bericht nicht wissen. Stattdessen meint Springers Welt, nicht der Westen oder die Ukraine verweigerten sich diplomatischen Lösungen, sondern der russische Präsident Putin, der aber in Interviews immer vom Gegenteil gesprochen hat. Auch wieder Roth, das Brandenburg-Papier breche den Präsidiumsbeschluss der SPD, der die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen befürwortet. Er weist darauf hin, Russland sei es gewesen, das in Kaliningrad Marschflugkörper und Hyperschallraketen stationiert habe, die Berlin in wenigen Minuten erreichen könnten. Darauf habe ich hier auch schon mehrfach in der Audiodatei hingewiesen, eben weil ich nicht nur einseitig sehe. Diese Stationierungen in Kaliningrad könnten tatsächlich echte Verhandlungsmasse sein. Den Rest fasse ich zusammen in bla bla und bla. Aber eben auch, noch ist das letzte Wort nicht gefallen. Einigen Akteuren scheint klar zu werden, dass Positionen, die sich hier finden wollen, beim allerbesten Willen nicht miteinander vereinbar sind. Und so ergebnisoffen möchte ich dieses Dossier schließen. Ergebnisoffen und wohlwollend, wie Kennern der Audiodatei diese Musik verheißt. Der besonnene Ulrich Heiden kürzt sich im Interview hier in der kleinen Audiodatei auf Radio Marabu. Hier ist Ulrich Heiden, ich begrüße die Hörer von Radio Marabu. Jetzt trat er auf mit einer ersten Analyse zum Einmarsch der Ukraine in das russische Grenzgebiet Kursk auf dem Kanal From Russia with Love. Und nun das Dossier. Also es nützt erstmal der jetzigen ukrainischen Führung unter Zelensky, die natürlich das ausschlachtet als psychologischen Sieg über Russland. Also, dass man auf russischem Territorium ist, jetzt schon 2 Wochen, das ist schon praktisch sehr unangenehm. Und ich habe auch Putin beobachtet bei seiner ersten Reaktion. Also man merkte auch, er war sehr angespannt. Und also das ist für Russland einfach, ja, fast schon eine Demütigung. Es gibt auch Leute, die von Fallen sprechen und von anderen Einschätzungen ausgehen. Dennoch widerspreche ich Heiden hier nicht in Gänze. Jede Eskalation ist gefährlich. Hier ist Ulrich Heiden. Ich begrüße die Hörer von Radio Marabu. Das Interview ist eher schwierig. Die Moderatorin entstammt aus dem Donbass, aus Donetsk, ist Ukrainerin, wirkte lange bei Russia Today und ist hier eindeutig eher aktivistisch als journalistisch unterwegs. Wir hören es im folgenden Teil. Ich meine, was ich noch sagen wollte, das ist praktisch die psychologische Wirkung ist eben für Russland und die russische Führung schwierig, weil natürlich, wenn eine fremde Armee, mit der man schon ja seit 2014 eigentlich militärisch in Spannung ist, wenn die auf das eigene Territorium kommt dann, und sich da sogar 2 Wochen halten kann, dann ist es praktisch psychologisch schwer und dann muss eigentlich, ja, weil es natürlich die Frage ist, wie kommt es, dass auf dem russischen Territorium. Also gut, die werden in Belgorod, im Gebiet Belgorod und Kursk und Bryansk, werden die Russen schon seit Monaten von oben mit Drohnen beschossen und es sterben fast täglich Menschen dort. Ja. Aber vom russischen Boden aus, dass sozusagen ukrainische Truppen russische Dörfer besetzen, also das sind ungefähr, die Ukraine behaupten 47 Dörfer. Ja, das ist nicht eine Rakete, der aus der Luft irgendwo angekommen ist, sondern das sind Menschen mit den Waffen, mit den automatischen Waffen, die auf dich zielen, dass das dann auch... Naja, und ich meine, es gibt ja schreckliche Berichte, also in russischen Medien habe ich gelesen, dass das sieht man sogar auf Videos, dass also diese ukrainischen Truppen mit vorgehaltenen Waffe fahren die durch Dörfer, also es sind angeblich also wirklich auch Schüsse einfach auf Häuser abgegeben worden, also Zivilisten haben da, und es sind ja auch Zehntausende Zivilisten auf der Flucht, also und das ist natürlich übrigens auch nicht so, also die Flucht für die Zivilisten ist auch verbesserungsbedürftig organisiert, sage ich jetzt mal, milde auszudrücken. Mhm. Ganz viele Menschen berichten, dass denen null geholfen wird und die Hilfe, die vom Staat angeboten wird, ist noch so schlecht durcharbeitet. Sie müssen immer noch, die bürokratischen Hürden sind immer noch zu groß. Also die meisten, die fliehen dann doch nicht, also kriegen, beziehungsweise gehen dann noch nicht in eine Wohnung, die vom Staat gestellt worden ist, ihnen, also, sondern die eher so bekannte Verwandte, die sie kennen in anderen Städten, so rum. So. Obwohl, ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich beobachte diesen Konflikt nun schon seit 2014, also der Ukraine-Krieg begann ja 2014. Ja, ja. Und ich meine, jetzt habe ich zum Beispiel gesehen, die deutschen Medien berichten darüber, was du jetzt sagst, also über das Leiden der, der Flüchtlinge, die nicht gut versorgt werden. Ne? Berichten sie. Und übrigens das, was ich gerade gesagt habe, die Russland-kritische Sache, ja, die kenne ich aus russischen Medien, also nicht aus den westlichen Medien. Ah, naja, also die deutschen Medien greifen das jetzt sehr gerne auf, verlinken das, auch dieses, diesen Auftritt von diesen Bürgern in einer Stadt, wo sie dann gesagt haben, also Putin hilf uns und so weiter. Ne? Mhm. Aber wo waren die deutschen Medien, dass sie auch mal die Bürger von Lugansk und Donetsk, als sie beschossen wurden von der ukrainischen Armee, dass man da mal Journalisten hinschickt und da mal Videos bringt von zerschossenen Häusern? Haben sie. Frontal 21 hat das gemacht, aber sie haben alles verdreht. Sie haben Leute gezeigt, sie haben teilweise Leute interviewt, die gesagt haben, wie sehr sie von den Beschuss der ukrainischen Armee oder von den Foltereien der ukrainischen Armee gelitten haben, und dann haben sie daraufhin geweint, und dann wurde Frontal 21 das Weinen nehmen und darüber sagen, ja, so ist dieser junge Mann geschädigt von den Separatisten, die ihn zwingen, quasi sich ihren Reihen anzuschließen. Also völlig verdreht. Völlig verdreht. Mhm. Und wenn du nach Donetsk und Lugansk damals gefahren bist, was ich gemacht habe, 2014, eigentlich jedes Jahr bin ich dahin gefahren, ich habe auch erfahren, viel mehr Skepsis von Menschen, die dort leben, in Donetsk und Lugansk, mir gegenüber, weil ich ja deutschen Ausweis habe und für sie war ich eine Deutsche. Mhm. Und sie waren mir gegenüber viel unfreundlicher jetzt und dachten, ich wäre eine deutsche Journalistin und ich würde wieder was verdrehen. Mhm. Und da waren die, gerade die Widerständlichen, die quasi gesagt haben, nein, beruhigt euch, sie ist für die russischen Medien und so weiter. Mhm. Aber du kannst, du hast da dort wirklich auch diese Traumata in der Bevölkerung da bei den Anwohnern gesehen, dass sie schon so viele, am Anfang haben sie halt alle Journalisten gefreut, sich sogar über westliche Journalisten. Und dann waren sie so enttäuscht, nachdem sie gesehen haben, was das Ergebnis war. Genau. Eine Wertung von Ulrich Heil. Ich dachte immer, es gibt irgendwie mal eine Grenze, also wo es nicht noch schlimmer wird. Aber es wird eigentlich von Woche zu Woche schlimmer. Weil natürlich das Überschreiten der russischen Grenze mit deutschen Waffen, egal wer da drin sitzt, Ukrainer oder Franzosen oder was weiß ich, das ist einfach, das sprengt einfach jede Vorstellung für Leute, die deren Väter gegen Russland gekämpft haben. Aber oder Großväter. Und ich meine, alle normalen Leute, die ein bisschen Krebs im Kopf haben, die wissen, dass man eine atomare Großmacht nicht einfach angreifen kann. Da gibt es Folgen. Da muss man sich drauf einstellen. Der in Russland allgegenwärtige Bezug zum Weltkrieg II. Die Geschichte der letzten 80 Jahre ausgeblendet hat, weil wir haben als Deutsche einen Krieg geführt gegen Russland mit 27 Millionen Toten. In jedem russischen Dorf gibt es ein Grab sondern ein Denkmal mit einem russischen Soldaten, in Silber meistens. Und also ich habe selbst in der letzten Zeit, ich war in verschiedenen Orten, Rzhev und so weiter, habe Massengräber besucht, wo deutsche Friedhof mit 50.000 Soldaten, russische Friedhof daneben, und sowjetische Friedhof mit 24.000, also grauenhaft. Und das ist vergessen, weil die deutschen Medien ab 1991, seit der Wiedervereinigung meiner Ansicht nach, das Thema Zweiter Weltkrieg immer mehr runtergefahren haben. Also die Verantwortung der Deutschen gerade für den Frieden in Europa und der Welt wurde aus den Köpfen, sag ich mal, ja, peu à peu so umgedreht. Ja, umgedreht, und es wurde ein anderes Bild aufgebaut. Wir sind doch die gereinigte Nation. Die Nation, die den Faschismus sich dessen entledigt hat, sag ich mal, die Geschichte aufgearbeitet hat, und jetzt ist mal Schluss, und wir sind sauber und wir können jetzt mit unserem deutschen Lebensstil können wir sozusagen die Welt beglücken. Wie geht es weiter? Die Front, also ich rede jetzt rein, nicht als Vertreter Russlands oder so, oder als, dass ich für Russland Reklame machen will. Ich rede rein militärstrategisch, sehe ich es so, dass es praktisch dazu führen wird, dass die russischen Truppen weiter vormarschieren werden. Und auf jeden Fall, ich sage nicht, dass sie bis Kiew gehen, aber dass die ukrainische Armee ist nicht in der Lage, das Land zu verteidigen. Das ist also ganz, das haben die letzten Monate gezeigt. Und und glaubst du, dass die deutsche Unterstützung, also die Waffenunterstützung für die Ukraine jetzt schwingen wird, nach dieser Aussage von dem ehemaligen BND-Chef? Das glaube ich nicht. Also, ich meine, was hinter den Kulissen passiert in der deutschen Elite, ob es da wirklich so Absetzbewegung gibt, das ist vielleicht mehr eine Hoffnung von mir, vielleicht ist da gar nichts dran, aber also das wird ja ganz klar, das haben sich ja auch die deutschen Politiker haben das ja erklärt, die Waffenlieferungen gehen auf jeden Fall weiter und ich meine, die Waffenlieferungen, die werden nur dann eingestellt, wenn Europa oder Westen sieht, dass sie selbst, dass ihre eigenen Staaten in größter Gefahr sind und dass es einfach kein Vorankommen mehr gibt mit der Ukraine. Ist Deutschland beteiligt? Ich meine, die Waffenlieferungen, die werden nur dann eingestellt, wenn Europa oder Westen sieht, dass sie selbst, dass ihre eigenen Staaten in größter Gefahr sind und dass es einfach kein Vorankommen mehr gibt mit der Ukraine. Würdest du im Prinzip ist dieses Verhalten des Westens zwingt Russland eigentlich zu dieser Tätigkeit, die es jetzt ausführt, eben immer weiter vorgehen, auch mit Bombardements gegen Militärlager, gegen Ansammlung von ausländischen Söldnern und so weiter. Also was ist die Alternative? Was kann Russland machen außer diesem Weg? Würdest du? Ich würde mir auch Frieden wünschen, aber das wünschen wir, glaube ich. Gibt es einen Menschen, der das nicht wünscht? Ich glaube nicht. Aber würdest du jetzt Deutschland als an dem Krieg beteiligt sehen? Ja, natürlich. Ja? Also ich meine, Deutschland ist massiv beteiligt von Anfang an. Also ich wiederhole, also seit 2014 haben die deutschen Medien diesen Konflikt, der damals schon als Bürgerkrieg in der Ukraine sich abzeichnete, indem man eben nur die westukrainischen politischen Tendenzen unterstützt. Da wiederhole ich mich gerne, doch auch einmal, das Erste, was im Krieg fließt, ist die Tinte. Das Dossier. Zum Thema Russland schwächen. Vielleicht gar nicht unbedingt Russland jetzt militärisch besiegen, aber Russland so in eine solche Zitterstarre zu bringen, dass es praktisch innerlich zerfällt, dass sozusagen die Russen anfangen, unruhig zu werden und Putin zu stürzen. Das ist ja das Ideal. Also kann man so sagen, dass sie wollten Russland einschüchtern, in die Schranken weisen sozusagen. Naja, vor allen Dingen auch innerlich zerrütten. Also das war ja in den 90er Jahren so. In den 90er Jahren wäre es ja fast geglückt. Also die tschetschenischen Leute wollten die Unabhängigkeit. Dann kriegten da Islamisten Einfluss. Dann wurde das zu einem Konflikt also zwischen Russland und der tschetschenischen Republik. Und dann ich war in der Zeit auch in Tschetschenien und habe das alles mitgekriegt und die westlichen Medien haben das zu einem Dauerthema gemacht. Die Tschetschenen wurden da auf Händen getragen. Egal, ob es einfach nur Separatisten waren oder ob es schon islamistische Terroristen waren. Das wurde eigentlich gar kein Unterschied mehr. Hauptsache es waren Tschetschenen. Und da merkte man so richtig, ich erinnere mich an ein Foto in der Frankfurter Allgemeinen. Das war, glaube ich, 1996 so ein Foto. Da steht also ein tschetschenischer, bärtiger Rebell oder Separatist, steht also auf einem, steht vor einem abgeschossenen russischen Flugzeug. Und da war einfach nur so eine ganz lakonische Unterschrift. Ein Kriegsflugzeug oder? Ja, russisches Kriegsflugzeug, ja. Stand also eine lakonische Unterschrift, also irgendwie so sehr, sehr sympathisch, also diese Tschetschene irgendwie so. Ne? Also da merkte man richtig, also da die Kinder der und Enkel derjenigen, die in Russland einmarschiert sind mit 4 bis 6 Millionen Soldaten und dort Massenmord angerichtet haben, die träumten jetzt wieder mit der Hilfe von Tschetschenen und anderen Völkern, die in Russland unruhig sind und irgendwie separat, also Unabhängigkeit fordern, diesen riesigen Staat einfach ins Wanken zu bringen. Mhm. Das war schwang auf jeden Fall mit. Es gab auch immer eine Linie, die war so, dass man sagte, wir wollen kein Chaos in Russland. Lass uns Russland nicht zu sehr erschüttern. Mit Jelzin ist die Sache einigermaßen stabil. Aber wir wollen es auch nicht, dass es eine starke Industrienation wird, so wie die Sowjetunion eine starke Industrienation war. Mhm. Und deswegen hat man auch nichts dagegen gehabt, dass unter Jelzin es eine soziale Verelendung gab. Und ja. Das war eigentlich nur dann ein Argument, um wiederum zu sagen, ja seht mal her, diese dreckigen und diese unfähigen Russen, die können ihren Staat nicht organisieren. Also der Staat, der eigentlich nach den Prinzipien des Weltwährungsfonds und den westlichen Beratern neu formiert wurde, Sturz ins Elend, die Leute verarmten. Ja. Und dann, also sollte ich als Journalist, sollte Geschichten schreiben, ja, die Russen trinken so viel Wodka und jede zweite Russin ist eine Prostituierte. Und in Russland, wenn man Geld verleiht, das kriegt man bestimmt nicht wieder. Ne? Also ich meine, da wurden nur die Negativnachrichten, die man aber selbst auch mit durch diese Schocktherapie, die ja westliche Berater Russland verordnet hatten, produziert hatte. Aber die eigene Verantwortung wurde nicht erwähnt und wurde einfach totgeschwiegen. Ne? Das Ende des Gespräches führt zum Anfang, die Situation im Gebiet Kursk. Ich kann mir ehrlich gesagt auch keinen Reim daraus machen, was ein ukrainischer Politiker oder Militär, der einigermaßen klar im Kopf ist, was der sich von so einer Aktion versprechen kann. Ja. Weil für das ukrainische Staatswesen, für die ukrainische Armee, für das, was man noch hat an Boden und so weiter, von Territorium, ist das alles negativ. Das heißt, diese Aktion ist eigentlich eine reine Provokation. Es ist wie eine Amok. Für die ukrainische Armee ist es eine Amok, die aber, also das wäre praktisch wiederum ein kleines Kettenstück für eine noch größere Eskalation. Also ich meine, die ukrainische Führung ist ja der Meister drin, dass sie immer, wenn es ihnen ganz schlecht geht, dann stürzt ein Flugzeug ab mit Zivilisten. Und das sagt man, da ist Russland dran schuld. Also immer solche... Genau, und nach MH17-Absturz, da waren die amerikanischen Vorgesetzten sehr zufrieden. Also nach MH17-Absturz hat Ukraine ganz viele finanzielle Mittel zugesprochen bekommen. Also da waren, also und das hat ja auch The New York Times in einem ausführlichen Artikel enthüllt, dass es wirklich die Anforderung der CIA und den Handlanger quasi in Washington an die Ukraine sind. So also, nach dem Motto, zeigt uns Aktionen, damit ihr dann Gelder von uns bekommt. Ich meine, der Vorstoß auf das Gebiet Kursk ist militärstrategisch, also wenn man davon ausgeht, die ukrainische Armee verteidigt ihr Territorium und schützt das, und verhindert, dass die russische Armee weiter vorschreitet, dann bringt das überhaupt nichts. Im Gegenteil, es müssen Truppen aufs russische Territorium, nach Sudschi verfrachtet werden, um das da zu sichern. Es muss alles dafür getan werden, dass der Nachschub organisiert wird, dass sie da nicht verhungern und dass sie genug Benzin kriegen und so weiter. Trotz russischer Und der Nachschub sieht jetzt schon schlecht aus für die ukrainische Armee. Das meldet die ukrainische Armee und die ukrainischen Medien. Ja, aber Medien. Verstehst du, Sie haben noch eine Sache gar nicht angesprochen. Sehr wichtig. Zelensky hat heute oder gestern gesagt, wir wollen da eine humanitäre Zone machen im Kursker Gebiet. Wir wollen, dass dort das Rote Kreuz hinkommt und sozusagen alles beobachtet. Und ein ukrainischer Politiker, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, der sagte, also wir wollen... Also sie träumen offenbar davon, dieses Gebiet einfach politisch auszunutzen, sozusagen als Basis des freien Russlands. Also was ja schon in den vorigen Angriffen versucht wurde. Sie haben ja schon zweimal, glaube ich, Söldnertruppen dahin geschickt aufs russische Territorium. Also die versuchten da also Neonazis, die auch wiederum mit Panzern, die Gruppen waren nicht so groß. Und das Ziel war einfach propagandistisch, so wir wollen, also das hieß Legion freies Russland. Also die wollten praktisch da auf diesem Territorium sozusagen ja ein freies Russland schaffen, sag ich mal. Und das ist natürlich auch jetzt wahrscheinlich wieder das wahnsinnig psychologisch, propagandistisch wichtige Element, dass jetzt dieses Stück Land benutzt wird, um zu sagen, einfach um Druck auf Russland Druck aufzuüben, um einfach irgendwas dazu erklären. Wir machen jetzt hier freies Russland, vielleicht wird da irgendwas angesiedelt, irgendeine Organisation, die sagt, wir sind jetzt hier die freien Russen, die gibt es wahrscheinlich in der Ukraine aus, die gegen Putin sind, die werden da vielleicht sich ansiedeln. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Ein freies Russland, aufgebaut von Ukrainern. Oh, und der Führer lebt. Hier ist Ulrich Heiden. Ich begrüße die Hörer von Radio Marabu. Ein aktuelles Dossier.